geht hier? Flugzeug ist kein Schiff. Schiffe werden seit Jahrtausenden Flugzeuge. Ach, Quatsch nicht. Erfahrungen sind schon da. Müsste bloß... $25.000 für denjenigen, der als erster den Atlantischen Ozean von New York nach Paris oder umgekehrt im Non-Stop-Flug bezwingt. Wer sagt das denn? Raymond Otting, irgendein Millionär aus New York. Der will uns wohl bloß auf den Arm nehmen. Was denn ein Freund so alles einstellt? New York nach Paris? Das sind 5.400 Kilometer. Der Mr. Orteig oder wie er heißt, in den Hut stecken. Vor allem, wenn ich sehe, ob du das auf dem Atlantik los ist. Das weiß ich nicht. Keine Interesse mehr. Dann schmeißen wir die gute Zeit und mit seinem Ding von $20.000 hier mal in den Papierkorb. Das war im Jahre 1919. Tatsächlich konnte die von dem New Yorker Hotelier und Millionär Raymond Orteig ausgesetzte Prämie keinen Flieger dazu bringen, auch nur den Versuch zu machen, von New York bis Paris ohne Zwischenlandung zu fliegen. In Fachkreisen hielt man die Sache noch lange für undurchführbar. Trotzdem wird der Orteig-Preis nicht vergessen. Die Entwicklung der Luftfahrt geht weiter und tapfere Männer bezwingen im Flug mit ihren nach heutigen Begriffen kleinen Maschinen zum Beispiel die Alpen. Und am 26. Mai 1919 starten drei große Flugboote im Hafen von Halifax auf Neuschottland und fliegen zunächst bis Neufundland. Von dort aus versuchen sie, über die Azoren nach Portugal zu kommen. Die amerikanische Flotte sichert mit Kriegsschiffen den Flugweg, aber nur eine der drei Maschinen kommt nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf den Azoren in Lissabon an. Immerhin ist somit der erste Flug über den Atlantik, wenn auch mit mehreren Zwischenlandungen, gelungen. Einen Monat später glückt der Flug der englischen Fliegeroffiziere John Elcock und Arthur Witten Brown von St. John's auf Neufundland mit einem schweren zweimotorigen Bomber über den Nordatlantik an seiner engsten Stelle bis Irland. Das sind 3.500 Kilometer. Unterwegs setzt ein Motor aus. Am Vergaser hat sich Eis gebildet. Die erfahrenen Flieger drosseln vorsichtig den Motor, jagen ihn wieder auf volle Touren und wollen so die Eisschicht sprengen. Doch das gelingt nicht. Schließlich klettert Brown, mit einer Taschenlampe ausgerüstet, es ist Nacht, während des Fluges auf die Tragfläche hinaus, arbeitet sich vorsichtig von Strebe zu Strebe bis zum Motor, um mit der Hand den Vergaser zu reinigen. Er kann seine Taschenlampe nicht benutzen, weil das Flugzeug bei dem scharfen Gegenwind zu stark hin und her schaukelt, und so muss er sich in tiefster Dunkelheit an den Vergaser herantasten. Es gelingt ihm aber, das Eis abzubrechen, und nach fast 16 Stunden setzt die schwere Maschine in Irland auf. Bei der Landung bricht das Fahrgestell weg und fast überschlägt sich der Bomber. Aber die beiden haben einen Preis der englischen Zeitung Daily Mail gewonnen und bekommen 10.000 Pfund Sterling. Außerdem werden sie vom englischen König geadelt und an der Stelle ihrer Landung bei Clifton errichtet man einen Gedenkstein. Erst 8 Jahre später, im Jahre 1927, sind sich die Flieger aller Welt einig, dass man Mr. Orteig unbedingt um seine $25.000 erleichtern sollte. Nonstop von New York nach Paris. Wer wird es wagen? Also ich sage euch, Richard E. Byrd wird's schaffen. Dazu, weil er mit Floyd Bennett über den Nordpol herumkutschiert. Weil er genug Erfahrung hat, Mensch. Der wird wenigstens mit dem Eis fertig. Wenn das Wetter wenigstens günstiger wäre, noch sind die Frühlingsstürme nicht vorbei. Jedenfalls bin ich gespannt, was das einer machen wird. Und wenn nun zwei zu gleicher Zeit fliegen und ankommen, kriegen sie dann beide die $25.000 oder wird die Sache geteilt? Das wird die reinste Invasion über den Atlantik. Sag, was du willst. Ich möchte dabei sein. Tja, dann hättest du nicht Mechaniker, sondern Pilot werden müssen, mein Bester. Sagt euch nicht, Jungs. Mir sind die Mechaniker, die mit den Füßen auf der Erde bleiben, 10-mal lieber als diese waghalsigen Burschen, die nicht eher ruhen, bis sie irgendwo in den Bergen oder im Wasser Bruch machen. Los! Trotzdem, es muss ja solche und solche geben. Macht ihr nichts draus. Wer wettet auf Bird? Hier, 50 auf Bird. Ich wette auch. $2 auf Bird. Ich halte mit. Packt ein, Jungs. Die Sache ist schon gelaufen. Die Franzosen Nugessier und Colly sind mit ihren weißen Falken in Paris gestartet. Sie machen den Flug andersherum. Während hier noch gestritten wird und man überlegt, wird da drüben gehandelt. Was sagt ihr nun? Zwei Tage später steht Paris Kopf. Unübersehbare Menschenmengen drängen sich auf den Straßen und jubeln über die vermeintliche glückliche Landung ihrer beiden Landsleute Nungesse und Colly. Kein Mensch weiß, wer diese Nachricht verbreitet hat. Sie fliegt von Mund zu Mund und reißt die Menschen in einen Freudentaumel. Umso furchtbarer trifft sie kurz darauf die Nachricht, dass der weiße Falke verschollen ist. Nie wieder hört man etwas von diesen Männern. Frankreich ist danach wie gelähmt. Hello, Mister. Willkommen auf dem Curtis-Flugfeld auf Long Island. Danke, Freund. Können Sie veranlassen, dass die Kiste hier zum Hangar gebracht wird? Okay, Mister. Ist alles in Ordnung? Wollen Sie länger bleiben? Darf man fragen, wo Sie herkommen? Man darf, Freund. Ich komme von San Diego. Das liegt am stillen Ozean und bin... Moment. Genau in 21 Stunden über St. Louis nach hier geflogen. Tolle Leistung, Mister, wirklich. Mit der Apfelsinenkiste hier? Kaum zu fassen, Mister. Oh, Verzeihung, ich wollte Sie nicht beleidigen. Keine Sorge. Beleidigen lassen wir zwei uns nicht so schnell. Und Sie haben schon recht. Die Ryan Flying baut aber keine anderen. Und sie ist auch gar nicht schlecht. Ja, was will ich meinen, wenn Sie mit dem bisschen Holz, Leinwand und Blech so schnell mit ihr fliegen können? Wie viel bringt denn der Motor? 240 PS. Nicht viel, ne? Genug, mein Freund, genug. Wohin soll es denn gehen, Mister? Übrigens heiße ich Charles Augustus Lindberg. Es genügt, wenn Sie Charles sagen. Danke, Charles. Ich bin Paul. Und wenn es Sie interessiert, Paul, ich will nach Paris. Junge, Junge, Charles. Sind Sie übergeschnappt? Vielleicht. Wer kann sowas schon von sich richtig sagen? Sie haben doch vom weißen Falken gehört, Charles. Was? Na, Nungesse und Colly, die von Paris aus losflogen. Na und? Sie sind nicht angekommen. So was soll passieren. So long, Freund. Morning, Sir. Guten Morgen, Sir. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Lindberg. Charles Augustus Lindberg. Ich komme aus Detroit im Staate Michigan und möchte mich an der Wettfahrt, will sagen, am Flug nach Paris beteiligen. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ach ja, bitteschön. Sie sind noch sehr jung, Mr. Lindberg. Ich kann's nicht leugnen, Sir. Hauptmann der amerikanischen Luftwaffenreserve. Was haben Sie in der letzten Zeit getan, Sir? Postflieger zwischen Chicago und St. Louis. Zweimal wöchentlich nur. Aber dafür umso zuverlässiger, wenn ich das hinzufügen darf. Schon gut, Mr. Lindberg. Und wie wollen Sie nach Paris kommen? Wer finanziert Sie? Ich, Sir. Und mit dem Flugzeug, wenn's gestattet ist. Ich meine, was haben Sie denn für eine Maschine? Eine richtige, zünftige Apfelsinenkiste. Von 8,5 Meter Länge und 12,5 Meter Spannweite. Es ist ein Eindecker der Ryan Flying. Extra für mich und diese Tour gemacht, Sir. Verzeihung, Mr. Lindberg. Trauen Sie sich da nicht ein bisschen viel zu? Ach, wissen Sie, je mehr man sich zutraut, desto mehr kann man leisten. Ist eine alte Erfahrung von mir. Naja, Sie müssen es ja wissen. Darf ich bitten, mir einen entsprechenden Pass auszustellen? Und können Sie mir einen Tipp geben, wie ich an wirksame Empfehlungsschreiben komme? Man kann ja nie wissen, nicht? Ich werde mein Möglichstes versuchen. Kommen Sie morgen früh wieder, Mr. Lindberg. Okay. So long. Also diese Kiste müsstet ihr sehen. Sieht aus wie eine Nudelmühle oder so etwas. Die pustet doch der erste Wind herunter. Na, wenn der startet, das müssen wir sehen. Eins muss man ihm lassen. Riesentanks sind drin. Extra eingebaut. Sprit kann er also genug mitnehmen. Aber weder Scheinwerfer noch Heizung. Kein Funk, nichts. Habt ihr ihn gesehen? So ein junger Spund, dieser fliegende Narr. Na, wenigstens verkürzt er uns die Langeweile hier. Man wird ja verrückt bei diesem Sauwetter. Seit 3 Tagen regnet es. Da kann kein Hund vor die Tür, geschweige denn eine Maschine starten. Wenn das so weitergeht, kriegen Sie alle kalte Füße. Der neueste Wetterbericht sagt einen Umschwung voraus. Tatsächlich? Kaum zu glauben. Na endlich! Da kann das Mann ja beginnen. Paul! Okay, Charles, ich komme. Paul, helfen Sie mir. Ich kann starten. Bei dem Wetter? Ehe ich oben bin, ist der Regen weg. Und die Sturmzonen haben sich verzogen. Was habe ich? Sogar ein paar Empfehlungsschreiben hat man mir gesagt. Alle Achtung! Füllen Sie Trinkwasser nach, Paul. Ich lasse mir in der Kantine noch ein paar Frühstücksbrote machen. Wir gehen noch in der Nacht auf das Roosevelt-Film. Warum wollen Sie keine Zuschauer, Charles? Witz, Paul. Als Lindbergh am 20. Mai 1927 noch morgens in der Dämmerung in seine Spirit of St. Louis klettert, so hat er die Apfelsinenkiste getauft, ist das Flugfeld von Tausenden von Zuschauern umsäumt. Unerfindlich, wie sich das Vorhaben Lindberghs herumgesprochen haben konnte. Lindbergh kann es nicht fassen, aber eigentlich interessiert es ihn auch nicht. Seine einzige Sorge ist, die mit Benzin bis zum obersten Rand vollgetankte Maschine vom Boden abzuheben. Irgendwie imponiert mir der Mann ja. Sie nennen ihn den fliegenden Narren, das ist der richtige Ausdruck, finde ich. Ein Teufelskerl, man kann es nicht anders sagen. Wo die Menschen alle herkommen, so zeitig in der Früh. Ach, wissen Sie, man muss diesen armen, tapferen, verrückten jungen Mann einfach sehen. Vielleicht schafft das wirklich. Ja, haben Sie das tatsächlich, wenn Sie diesen Floh von einem Flugzeug da hinten stehen sehen? Wenn das so weitergeht, hat Lindbergh keinen Platz mehr zum Start. Zurück, meine Herrschaft! Immer langsam, immer mit der Ruhe! Jungs, rechts und frei! Gott schütze dich, verrückter Flieger! Hoch, Lindbergh! Alles Kurve! Hals und Bein hoch! Hals und Bein hoch! Boden hoch! Tatsächlich, er schafft es nicht! Oh Gott! Der rast direkt in die Bäume! Der fliegt! Hurra! Hurra! Der fliegende Narr ist auf dem Weg nach Paris! Brav, mein kleiner Flo. Du alte, bewährte, verteufelte Apfelsinenkiste. Wir zwei werden es schaffen, was? Lass mich nicht im Stich, Spirit of St. Louis. Noch ist vom schönen Wetter nichts zu spüren. Aber ich stecke sie alle in den Sack, wetten? Nicht mehr lange und die Sonne scheint. $5 für Lindbergh. 3, 7, 2. Ich setze die. Hierher, Paul, ich setze dafür. $10 für Schaden. Wenn ihr so toll kühlt, mit so einer Kiste, mit diesem Wetter, derart in den Ozean fliegen zu können, ist verrückt. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich glaube, er wird es machen. Hier, schaut euch die neuesten Zeitungen an. Schlagzeilen, sogar die Times. Hört euch das an. Lindbergh auf dem Weg nach Paris. Sensationeller Abflug. Zehntausende jubeln Charles Lindbergh zu. Der Hauptmann aus Detroit wagt den großen Sprung. Jetzt wird Ortex sein Geld doch noch los. Junger Mann setzt sich tollkühn an die Spitze des Wettstreits. Tolle Presse für so einen. Aber ich gönn's ihm. Ich vielleicht das Letzte, was man von ihm hört. Ob es den anderen jetzt den Mut verschlagen hat oder ob sie auch noch auf. Da bin ich auch gespannt. An die Arbeit, Jungs. Ist eine gute Kiste. Fein machst du das. Aber jetzt habe ich Hunger. Die verdammten Wolken wollen nicht verduften. Ob ich auf dem richtigen Kurs bin? Hm? Ja, es scheint so. Das da unten müsste Neufundland sein. Na, wer sagt's denn? Wir liegen also ganz richtig. Als dann. Nichts wie weiter. Olli, schon was von Lindbergh gehört? Nein, ich habe das Radio den ganzen Tag an, aber die haben nichts durchgegeben, nichts. Verdammt! Jetzt haben sie nachher in den Nachrichten was. Paul, müsste er nicht längst über Neufundland sein? So ungefähr. Wenn du mal den richtigen Kurs und außerdem ist bei dem Wetter doch sowieso nichts zu sehen. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Sendung mit einer wichtigen Durchsage. Soeben erreichte uns eine erste Nachricht vom Flug der Spirit of St. Louis. Lindbergh hat den Ort St. John's auf Neufundland zur festgesetzten Zeit überflogen. Lasst uns für den jungen Mann, der allein den Tücken der Lüfte über den dunklen Wasserwüsten des Atlantik ausgeliefert ist, beten. Lindbergh schafft es! Charles Lindbergh ist gesichtet worden! Lindbergh hat Neufundland! wird überflogen. Naja, das ist ja eine Sensation. Sag mal, dass der das geschafft hat, das möchte ich auch haben. Das ist ja hochinteressant. Geben Sie doch mal her, eine Zeitung. Haben Sie gehört, Lindenberg? Nein, hier. Verfluchter Nebel. Nichts mit Sonnenschein. Jetzt wird's auch noch düster. Und verdammt kalt. Nicht so einfach, mein kleiner Flores. Halte bloß durch. Komm, wir gehen höher. Versuchen wir es über den Wolken. Das ist ja direkt ein niedliches, kleines Unwetterchen hier. Hagel, wenn ich nicht irre. Fehlt nur noch Vergaservereisung. Hey! Aber vergiss nicht, mein Flo. Auf uns warten $25,000. Und auch $13,000 Schulden. Vergiss das ja nicht. Verdammt. Zufallen. Charles, bleib wach. Meine Güte, was tut man gegen Müdigkeit? Wenn die Wolken wenigstens mal aufreißen würden. Unter mir. Aber da. Hoppla. Da ist ein Loch in der Watte. Da unten ist der Atlantik. Ganz schöner Wind. Den Schaumklemmen nach haben wir zwei auch Rückenwind. Wusstest du das? Da ist noch ein Schiff. Ah, Flo, guck mal, da unten ist ein Schiff. Ist ja direkt eine tolle Aussicht. Was Neues von Lindberg? Nein, nichts mehr gehört. Wisst ihr was von Charles Lindberg? Weißt du was? Jetzt ist er schon mehr als 24 Stunden unterwegs. Verdammt, das zieht deine Nerven. Das Wetter ist auch nicht besonders. Die Nachrichten wissen nur von Sturm und Regen zu berichten. Seid mal still, Jungs. Sie hören Nachrichten. Zunächst das Wichtigste. Nachdem Lindberg gestern über Neufundland gesehen wurde, fehlt bisher jede Spur. Da das ausgedehnte Tief über dem Atlantik noch immer unwetterartige Regenfälle, teilweise mit Hagel vermischt und umlaufende Winde, die gelegentlich Sturmstärke erreichen, bringt, muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Es folgen weitere Nachrichten. Olli, gib mir einen Whisky. Ich brauche jetzt was. Ja, den habe ich auch nötig. Ja, los, komm. Also eine Runde Whisky auf nüchternen Magen. Noch übler kann mir ohnehin nicht werden. Als die Sonne aufgeht und es im Flugzeug etwas wärmer wird, überfällt den einsamen Flieger eine bleierne Müdigkeit. Er versucht alles, um wach zu bleiben, schaut angestrengt um sich, kontrolliert den Kurs, so gut es seine spärlichen Instrumente erlauben, schlägt sich ins Gesicht, trampelt mit den Füßen, rollt mit dem Kopf und versucht, sich zu bewegen, soweit das in der engen Kabine möglich ist. Nur jetzt nicht einschlafen, nicht schlapp machen. Nur jetzt nicht vom Kurs abkommen, die Gewalt über das Flugzeug verlieren. Es ist ein verzweifelter Kampf gegen das übermächtige Bedürfnis seines Körpers, der sich stundenlang hinzieht. Und erst als er das erste Stückchen Land, den südwestlichen Zipfel von Irland, entdeckt, wird er wieder munter. Plötzlich fühlt er sich so jung und stark wie bei Beginn dieser Reise. Er überfliegt Irland und England und wird über Plymouth gesichtet. In Minutenschnelle rast diese Meldung durch den Äther in alle Welt. Soeben wird gemeldet, dass Charles Lindberg um 20.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit über Plymouth gesichtet wurde. Das Flugzeug nahm direkten Kurs auf Paris. Da der Flug bisher in der vorausgesagten Zeit verlief, kann angenommen werden, dass Lindberg wohl auf ist und die Spirit of St. Louis keinerlei Schwierigkeiten hatte. Na, wer hat recht gehabt? Toll, wie viel habe ich gewonnen? Das ist ja kaum zu fassen. Hurra! Olli! Jetzt bist du dran. Gib eine Runde Whisky aus. Na klar, tu ich auch. Ja, also darauf müssen wir ein. Das ist ein Grund. Guck da. Dort steht der Leuchtturm von Mont Valérien. Das ist ein Gruß aus einer anderen Welt. Was, mein Flo? Wie fühlen wir uns? Siehst du? Und da hinten sind die anderen Blinkfeuer. Grüße des alten Kontinents. Bald sind wir da. Weißt du was? Eigentlich kann ich es kaum fassen. Paris steht Kopf. Sie scheinen ihre unglücklichen Landsmänner Ningesse und Poli, die doch erst vor wenigen Tagen abflogen und nie ankamen, vergessen zu haben. Leidenschaftlich diskutierend, erregt, begeistert, sammeln sich Zehntausende auf den Boulevards. Amerikaner und Engländer fahren in Autos durch die Stadt und lassen schon jetzt den Flieger hochleben. Um 9 Uhr abends ist die Umgebung des Pariser Flugplatzes schwarz von Menschen. Als Lindbergh mit seiner Apfelsinenkiste endlich zu sehen ist, schreien weit über 100.000 Menschen, eine tobende Menge, wie in Ekstase, L'Aviateur, vive l'Amérique, vive Lindbergh, und immer wieder vive Lindbergh. Lindbergh dreht noch eine Schleife in den Eiffelturm und kommt dann im Glattflug auf dem Flugplatz Le Bourget herunter. 33,5 Stunde hat er gebraucht, um die 5.400 Kilometer lange Strecke zu überwinden. Als er aus dem Flugzeug steigen will, geraten die Mengen außer Rand und Band. Sie durchbrechen die Absperrungen und zertrampeln sich gegenseitig, stürzen auf das Flugzeug zu, erdrücken es fast und schleifen es beinahe 200 Meter weit über das Flugfeld. Viele versuchen, von der Maschine etwas abzureißen, um sich ein Andenken zu erobern. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, die Maschine schließlich zu sichern. Lindbergh selbst gelangt es nach vielen Minuten auf seine eigenen Beine. Er wird kopfüber von Hand zu Hand gereicht. Aber nicht nur Paris ist aus den Fugen geraten. In Amerika werden die Theater- und Kinoprogramme unterbrochen, um die Siegesmeldung, den gelungenen Flug Lindberghs, bekannt zu geben. Die Zeitungen werden ständig belagert, um Neues von Lindbergh zu erfahren. Extrablätter überschwemmen die Straßen. In New York heulen die Sirenen im Hafen, Flugzeuge und das Luftschiff Los Angeles kreisen über der Stadt. Die Bevölkerung ist auf den Straßen, ruft sich Glückwünsche zu. Glückwünsche für ihre Nationalhelden, fällt sich wie vom Rausch ergriffen in die Arme. Plötzlich erscheinen in fast allen Schaufenstern Bilder von ihm. Man kennt nur noch ein Thema, Lindbergh. Mary, erkundigen Sie sich bitte, wie ich endlich diesen Lindbergh erreiche. Yes, Sir, sofort. Rufen Sie den amerikanischen Botschafter an. Er müsste wissen, wo der Bursche ist. Yes, Sir. Bitten Sie den Botschafter, ein Treffen mit Lindbergh zu arrangieren. Am besten in der Botschaft. Ich komme hin. Sofort, Sir. Also es war doch gestern einfach unmöglich. Wir haben über eine Stunde versucht, die Richtung auf dem Flugplatz zu halten. Aber die Straßen waren derart verstopft, dass man nicht herankam. Ein toller Junge, dieser Lindbergh. Mhm. Aber auch eine tolle Stadt, dieses Paris. Oh ja. So. So langsam werde ich wieder ein Mensch. Ein weiches Bett wäre auch nicht zu verachten. Nun wollen wir mal sehen, was Mr. Ortreich zu sagen hat. Auf in die amerikanische Botschaft. Monsieur Lindbergh, Sie verzeihen, darf ich Sie um ein Autogramm bitten? Was? Von mir? Wie kommen Sie denn auf diese Schnapsidee? Und mit Verlaub, Monsieur Lindbergh, Sie sind seit gestern der berühmteste Mann der Welt. Oh, warum nicht? Aber geben Sie her. Hier, mein Freund. Und meinen letzten Dollar dazu. Jetzt muss ich erst in die Botschaft, um mir die 25.000 Dollar von Mr. Ortreich abzuholen. So long. Der Wagen steht vor der Tür, Monsieur Lindbergh. Wagen? Von wem? Die Botschaft schickt ihn. So ist das. Na denn, ich habe so das Gefühl, als brauche ich die schönen Empfehlungsschreiben aus New York nicht mehr. Sind in Paris immer so viele Menschen auf den Straßen? Nein, Monsieur Lindbergh. Aber sie sind so begeistert, so erfüllt von ihrer großartigen Leistung, dass es sie einfach nicht zu Hause hält. Sie können heute nicht stillsitzen, die Pariser, Monsieur. Seien Sie froh, dass man Sie jetzt nicht erkennt. Sonst kämen wir wohl niemals zur Botschaft. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, so berühmt zu sein. Da ist ja unser junger Freund. Sie können nur Lindbergh sein. Nur so ein junger, sorglos dreinschauender Junge wie Sie nimmt derartige Strapazen auf sich. Meinen herzlichen Glückwunsch, Lindbergh. Sie närrischer Flieger. Diesen Namen haben Sie für immer, glaube ich. Danke, Mr. Ortreich. Wir sahen uns gestern schon, Mr. Lindbergh. Noch einmal, aber heute an den hoffentlich etwas ausgeruhten Helden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Danke. Wir haben noch eine Überraschung für Sie, Charles. Ja? Ihre Frau Mutter hat doch Telefon, stimmt's? Yes, Sir. Wollen Sie mit ihr sprechen? Wäre dies möglich? Sie dürfen als Erster ausprobieren, ob es möglich ist, Charles Lindbergh. Als Erster? Jawohl, als Erster. Es ist alles schon vorbereitet. Ist die Verbindung hergestellt? Yes, Sir. Einen kleinen Moment. Bitte nehmen Sie Ihren Apparat ab. sobald es leuchtet. Ja, Madam. Moment bitte. Bitte, da ist Ihre Mutter. Hallo! Ma? Kannst du mich hören? Ich spreche aus Paris. Ma? Und das ist das erste Telefongespräch zwischen Europa und Amerika. Hörst du? Ach, mein guter Junge. Ich bin ja so glücklich. Alle Zeitungen berichten von dir. Sogar die Times hat auf jeder Seite deinen Namen stehen. Und alle Menschen gratulieren mir. Was wäre schlimm da oben, mein Junge? Geht es dir gut? Ach was, Ma. Schon längst alles vergessen. So gut wie jetzt ging es mir schon lange nicht. Aber es war eine tolle Sache. Wann kommst du denn heim? Ich weiß noch nicht. Ich habe hier schon so viele Einladungen zu Empfängen bekommen. Und Paris ist eine fabelhafte Stadt. Gib Acht auf dich, mein Junge. Ach, ich bin ja so glücklich. Okay, Ma. Ich freue mich auch, dass ich mit dir sprechen kann. Und auch, dass alles so gut überstanden ist. Auf Wiedersehen, Ma. Ich danke Ihnen, meine Herren. Das war das schönste Geschenk, das Sie mir machen konnten. Das war Ihr zweiter Rekord, Lindberg. Aber wir können uns keinen verdienteren Menschen für die Einweihung der Telefonverbindung zwischen den Kontinenten wünschen. Eine Frage, Lindberg. Was war der Hauptgrund Ihres Unternehmens? Wollten Sie wirklich nur die 25.000 Dollar kassieren? Hier sind Sie übrigens. Danke, Sir. Verbindlichsten Dank. Selbstverständlich wollte ich das Geld. Schließlich warten ja meine Freunde drüben, dass sie die mir geliehenen 13.000 wiederbekommen. Und auch so, ich kann das Geld schon brauchen. Doch die Hauptsache, nein, die Hauptsache war es nicht. Sehen Sie, Mr. Ortaig, Sie sind Geschäftsmann und versuchen auf diesem Gebiet das Bestmögliche zu erreichen. Ich bin Flieger und das ist mein Gebiet, mein Lebensinhalt. Heute Abend ist ein Empfang beim... Muss ich dabei sein? Er wird Ihnen zu Ehren gegeben. Und für morgen Mittag... Hören Sie auf. Das sieht ja nach mehr Anstrengung aus als ein Flug über den Ozean. Es dauerte Wochen, bis Lindberg alle öffentlichen Verpflichtungen und Ehrungen hinter sich hatte und mit dem amerikanischen Kreuzer Memphis wieder in die Staaten kam.